Sam sagte, Happy habe ihn im letzten Monat angerufen wegen Micks kleinen Bildern im Jack-Yates-Stil. Micks Vater war mit allen Yates bekannt gewesen. Die kannten sich alle in Dublin, alle Großen. Es ist eine kleine Insel, nur eine richtige Stadt. »Was wollte sie denn von dir?«, fragte Tommy und musterte die Größe der Grube. »Na ja, schätzen sollte ich die, für den Verkauf, was sonst?« Er wollte sie ihr hinterlassen. Er wusste, dass er bald die letzte Bahn zum Friedhof nehmen würde. Ich werde mir die Bilder demnächst mal anschauen. Es gibt ja einige davon. Sam blies Rauch in die dunkle Luft. Am Donnerstag habe ich selbst eine kleine Operation, sagte er. Sam war groß und umwerfend attraktiv, clever, hatte aber seit dem College fast nichts mehr gemacht. Er hatte das Geschäft von seinem Vater übernommen und hatte keinen großen Ehrgeiz. Wäre lieber öfter gesegelt. Er fand es wunderbar, der Mann von Esther Parr zu sein. Mehr brauchte er nicht. Sie kamen beide aus reichen Familien. »Erfährt man da auch was Näheres?«, fragte Tommy und schaute aufs Meer hinaus zu dem Hummermann, der nun still dasaß. »Ein wunderschönes, schlichtes Leben.« »Nur, dass die Sache meinen Arsch betrifft«, sagte Sam weiter rauchend. »Okay, mal sehen«, sagte Tommy und fing an, seitlich neben der Grube mit der flachen Seite des Spatens den feuchten, klitschigen Sand glatt zu ziehen. »Ein Hirntumor, etwas Kognitives.« »Du hast dich mit deiner Berufung vertan und mit dem Schreiben deiner Scheißbücher dein wahres Talent verkümmern lassen.« »Taugen Mix-Bilder eigentlich was?« »Mick war ein kolossaler Bursche«, sagte Sam. »Aber nur so gut wie alles andere, was er sein musste. So schwer war das Leben für den guten alten Mick nicht.« »Mit einem Wort«, sagte Tommy, steckte den Spaten in den Sand und bewunderte seine Grube. »Oder mit ein paar Worten.« »Oder mit ein paar Worten«, sagte Sam. »Die fassen uns alle zusammen.« Ein glückliches, glückliches, glückliches Leben. Einfach happy. Punkt. Sie spazierten zum Haus zurück. Happy kam kurz nach 8 mit dem Willys an. Jeder wusste, dass sie da war, denn durch sämtliche Fenster waren 2 riesige Hunde zu sehen, die ohne Leine durch den Garten fegten, Taglilien umknickten, Gartenmöbel umstießen und dann plötzlich innehielten, um im Rasen zu wühlen und große Klumpen hochzuschleudern, wo sie Beute vermuteten, und natürlich pissten und schissen sie ihre ganz eigenen großen Klumpen, bevor sie wieder verschwanden. Die armen Wesen, die das Pech hatten, von ihnen überrumpelt zu werden. »Offenbar ist Happy eingetroffen«, sagte Janice, ein Glas Wein in der Hand am Küchenfenster. »Ihre Meute verrät sie.« Sie alle nannten sie lieber Barbie. Esther hatte sie an der Pratt kennengelernt, als sie noch Barbie hieß, die hübsche, zu dünne und eigenbrötlerische Roberta Kemper aus Filston, zuvor Rachel Kemper aus Filston. Aber jetzt sagte Janice Happy, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass Mick Riordan vor erst 3 Tagen gestorben war, der sie schließlich so genannt hatte, nicht unironisch. Ach, Jechen, Sam hatte noch nie etwas mit Happy Kemper anfangen können, obwohl er sie ordentlich reich gemacht hatte. Aber bitte, sagte Esther. »Eines Tages, wenn du tot bist, mein Schatz, wird mich auch keiner sehen wollen.« »Ich schon«, sagte Janice, »ich will dich immer sehen.« Tommy ging zur Tür und warf einen Blick zurück. »Ich hab sie eingeladen«, sagte er, »oder hatte es vor.« Draußen, wo alle ihre Autos auf dem Rasen geparkt hatten, segelte Happy ein. Sie ließ die Hunde los, die über sie hinwegpurzelten und dann davonrasten. »Entschuldigung«, sagte sie und griff ins Wageninnere nach ihrer großen Henkeltasche. Blau getönte Fliegerbrille, neue schwarze Trauerröhrenjeans, ein weißes Cowgirl-Shirt aus Seide mit Silberdeko. Ein Silberreif hielt ihre schwarzen Haare zurück. »Mir ist kein Geschenk für die Inneneinrichtung eingefallen. Du hast gerade Hundemangel, oder, Tommy? Wie hieß diese süße Collie-Dame noch? Die war wunderbar. Jasper, sagte Tommy. Ein Er. Ist er nicht tot? Vor 5 Jahren. Er nahm ihr vorübergehend die Henkeltasche ab. Ach, seit Mick und ich das letzte Mal hier waren. Sie sah zu ihm hoch und lächelte. Länger. Tommy trat näher und küsste sie auf die Wange. Mein herzliches Beileid. Er sprach nicht sehr laut. Jep, sagte Bobby und nahm den Kuss bewegungslos entgegen. Siehe, die bla bla bla. Gibt es ein Wort für das, was ich bin, Tommy? Überlebende Buhle, Ex-Lebensabschnitt, sonst was, Gefährtin? Ihre Stimme war die Königinnenstimme. Der Gin lag nicht lange zurück, wahrscheinlich in der großen Handtasche, gegen sämtliche Gesetze von Maine verstoßend. Unten am Strand, wo Sam und er die Grillgrube geschaufelt hatten, bellten die Hunde irgendwas an. Mick und sie hatten gern betrunken am Steuer gesessen, geradezu süchtig danach. Ein Wettstreit im ständigen von der Straße schlittern in diverse Tümpel hinein. Aber irgendwie waren sie dem Knast und dem Tod immer ausgewichen. Aber jetzt war der Sommer zu Ende und die ortsansässigen Korps hielten sich an allen Auswärtigen schadlos, schenkten ihnen nichts. Auf Happys Nummernschildern stand New York. Sie würde über Nacht bleiben müssen oder sich um 3 Uhr früh von ihnen aus dem Knast freikaufen lassen, was kein Mensch wollte. »Wie wir dich am besten nennen, überlegen wir uns später«, sagte Tommy. »Was machen wir mit den Hunden?« »Meine Kinder der Nacht«, sagte Bobby. »Die beruhigen sich gleich.« Sie ging auf das Haus zu. »Laufen die nicht weg?« »Ich füttere sie. Die sind doch nicht blöd. Würdest du von Janice weglaufen?« Sie ging weiter. »Mick ist tot. Schon gehört?« »Haben wir alle, Süße«, sagte Tommy. »Sam und Esther sind auch hier. Wir sind alle wie betäubt.« »Verstehe«, sagte sie. »Ich auch. Total unter Schock.« Die Cocktails liefen bestens. Janice machte ein großes Trara um Bobby, die happy wirkte, Bobby zu sein, nicht happy, als sei dieser ganze Abend eine Rückkehr, für sie, niemanden sonst, zu einer anderen Daseinsform, älter als alles, was dann leider aus ihrem Leben geworden war. Janice verfolgte das unausgesprochene Ziel, eine Atmosphäre zu schaffen, die sich anfühlte, als wäre Barbie zufällig vorbeigekommen, als wäre gar keiner gestorben. Und nun hätten sie haufenweise Themen zu besprechen, nach der viel zu langen Funkstille. Und Barbie musste den Vieren auch unbedingt von ihren neuen Projekten erzählen, von ihren Plänen für den Herbst und Winter, natürlich in Taos, und von dem berühmten Museum in L.A., das jetzt endlich zu Potte kam und den Ankauf in Gang setzte nach 6 Jahren Verzögerung und dass sie gerade als Artist in Residence von einer großen staatlichen Uni in Alabama angefragt worden war, die viel Geld in die Hand genommen hatte, um eine Weltklasse-Kunstfakultät zu werden durch Abwerben guter Leute aus Yale und Santa Cruz. Und sie, Barbie, sollte nun ihr Fixpunkt werden. »Das wäre ja wohl der totale Brüller«, sagte Bobby, »wenn ein kleines Schatzle von der Palisade Avenue in New Jersey dahin gehen würde, wo immer es genau war. Gibt es überhaupt Juden in Alabama?«, fragte sie. Sie trank Gin, trug ihre blaue Sonnenbrille und ihre neuen Goldsandalen. Die Königinnenstimme war unermüdlich im Einsatz. »Doch, doch«, sagte Sam, »da müsstest du jeden Samstag Baumwolle pflücken.« Er hatte die Musik übernommen und Dave McKennas »Dancing in the Dark« ausgesucht. Mick hätte es gefallen. »Scheiß drauf«, sagte Bobby, die Musik übertönend, »Juden pflücken keine Baumwolle.« »Kommt drauf an«, sagte Sam, »ob der Kilopreis rauf oder runter geht.« Da war anscheinend nichts zu machen. Tommy merkte, dass er auf leeren Magen betrunken wurde. Draußen war es immer noch hell. Das abendliche Wasser, bei fast voller Ebbe, leuchtete schwarz und gelb von der restlichen Sonne. Ab und zu konnte man die großen Hunde erspähen, die an den Fenstern vorbeistürmten. Einmal sah es so aus, als hätte einer von ihnen etwas Zappelndes im Maul. Das Abendessen kam um exakt 21:45 auf den Tisch. Alles perfekt. Das Lamm war außen kross, innen rosa. Dazu die würzige Ingwermarinade, die Janice aus der Times hatte. Esther hatte zu den Tomaten eine Senf-Vinaigrette gemacht und die Maiskörner aus den Kolben gelöst. Plus Bobbys Rosenkohl, den zu putzen ihre Aufgabe gewesen war, aber sie war schnell leid geworden und hatte an Tommy delegiert. Zunächst flammte reihum etwas Angestrengtes auf, das legte sich dann aber beim Essen. Später legte Sam lebhafte brasilianische Musik auf und alle kamen runter, ohne vorher gemerkt zu haben, dass sie angespannt waren. Angespannt wegen Micks Tod. Angespannt wegen etwas zwischen den Vieren. Widerwillen, das sich mit Bobbys Ankunft verändert hatte. Angespannt wegen Bobby, die beschlossen hatte, einfach anzukommen und sich ein Mitgefühl abzuholen, das zunächst keiner meinte, für sie übrig zu haben. Und dann, sieh an, war es doch da. Das tat sehr gut, dachte Tommy, dass sie in ihrem Alter über Reserven verfügten und bereit waren, sie anzuzapfen. Er war sich nicht sicher gewesen. Aber er wünschte sich, dass sie ganz bald zum Strand hinuntergingen. Für den dünnen Streifen letztes Licht tief am Horizont, blau und orange, zu grünlichem Dunkel verblassend. Das schuf eine friedliche, einvernehmliche Stimmung. Janice und er vernachlässigten das zu oft. Er würde einen Röderer Kristall mit runternehmen, dann könnten sie auf Mick Riordan anstoßen und danach schlafen gehen. Nach dem Essen, bei einem Glas Jameson Whisky, beschrieb ihnen Bobby still und geduldig Micks letzte Augenblicke in der Cottage-Küche in Watch Hill, wie sie das Essen vorbereitete, und er am Tisch saß, wie er ansetzte, etwas über einen Plan zu sagen, den er ausbrütete. Sie wusste nicht mehr, ob er gesagt hatte, was für einen, vielleicht, dass er etwas schreiben wolle. Sie wusste es nicht mehr. Seine Sprechweise, erzählte sie, war wohl etwas wackelig von seinen Schlaganfällen. Ihrer Meinung nach hatte Mick keine Sekunde lang vorgehabt, am nächsten Tag ins Krankenhaus nach Providence hochzufahren und sich entschieden, falls man das so sagen konnte, genau so zu sterben, wie er starb, am Esstisch, vor ihm ein fast volles Glas Martini, als wäre das der logischste nächste Schritt des Lebens, wie er es sich ausgerechnet haben mochte. Er hatte einfach darauf gewartet, dass sie, Bobby, eintraf, und dann konnte jedes Puzzleteil an seinen Platz fallen. »Richtig traurig war es gar nicht«, sagte sie, immer noch hinter ihrer blauen Brille hervor. »Ist das nicht seltsam?« Bobby beäugte ihren Whisky, als spräche sie zu ihm oder über ihn. »Die ganzen 4 Tage danach war ich einfach nur da, musste mit seinen albernen Töchtern reden, die Einäscherung organisieren, jemanden finden, der sich um das Haus kümmert, Don Levy in New York anrufen und die Anwälte. Es war, als wäre Mick dabei, als erledigten wir all das zusammen.« Barbie nickte zu ihrer Einschätzung der ganzen Situation. »Wie schwer wog der Tod gegenüber dem Leben?« Alle 4 stimmten zu, jeder mit seinen Worten, dass es wahrscheinlich gut so gewesen sei. Nicht gut, dass Mick gestorben sei, klar, aber gut, dass es für Bobby in Ordnung war, wie es sich abgespielt hatte. Erleichtert, das war wohl das richtige Wort. Esther Parr setzte an, davon zu erzählen, wie sie dabei gewesen war, als ihre Großmutter, auch eine Esther, starb. In einem Zimmer in Brooklyn Heights und wie sie plötzlich das Gefühl hatte, als würde etwas, eine Last, von ihr genommen Und dann sahen sie und ihre Mutter und ihre Schwester Rachel sich an und fingen fast an zu lachen. Doch dann beschloss sie, es lieber bleiben zu lassen. »Gehen wir an den Strand«, schlug Tommy vor. Kühn fand er und zugleich auch ehrerbietig. Warum, das hätte er nicht sagen können. »Ich bin tot. Ich bin absolut tot«, sagte Bobby kopfschüttelnd. »Ich muss die Viecher füttern.« Ihre Hunde, denen sie in den letzten 2 Stunden keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Ab und zu hatte mal einer an der Tür gekratzt und gebellt oder gewinselt, aber Barbie hatte sie abgetan. »Die sagen nur, uns geht's gut. Die haben Spaß, die langweilen sich nie. Die sind gezüchtet worden, um Löwen zu jagen, da kommt ihnen alles wie ein großes Spiel vor.« »Jetzt ist die Flut schon wieder zu hoch«, sagte Sam. Janice fing an, Teller und Besteck abzuräumen, klirrte und klimperte herum. Esther stand auf, um ihr zu helfen. »Wo schlafe ich?«, fragte Bobby. Sie nahm ihre Brille ab, noch im Sitzen, und wischte sich die Augen. Keine Träne, nur die Schlacken der Müdigkeit. Ihr Gesicht war nackt und zerbrechlich, die Augen lagen tief in den Höhlen. Sie sah nicht so aus, wie man ihr Gesicht hinter der Brille erwartet hatte. Tommy wusste, wie alt sie war, fast 60. Was durchlebte sie gerade? Vermutlich gab es dafür kein richtiges Wort. Ohne es abzuwerten, Trauer war es nicht so recht, eher eine Vorstufe davon. »Im Cottage«, sagte Tommy, »das kleine Zimmer ist bereit gemacht.« Da hatte sie schon einmal geschlafen. Als Mick so betrunken und grässlich war, dass man es nicht mit ihm in dem großen Schlafzimmer aushalten konnte, deshalb war sie umgezogen. Das war Jahre her. Diverse Hunde her, die Flöhe hinterlassen und einen Bildschirm zerstört und alles Mögliche zerkaut hatten. Nichts, was sich nicht ersetzen ließ. Aber Mick und Bobby war das zu lästig gewesen. So machten sie es meist, möglichst wenig zurückschauen. »Weißt du noch, letztes Mal?« Bobby grinste schief und setzte wieder die Fliegerbrille auf, ihre Maske. Draußen bellte leise einer der Hunde, dann der andere. Sam war zum Rauchen in den Garten gegangen und schaute in die letzten angeleuchteten Wolken hinein. Oder er hatte irgendetwas gespürt. Er kannte Bobby seit Ewigkeiten und kannte die üblichen Abfolgen in ihren Verhaltensmustern, wie leicht sie sich in Groll hineinsteigern konnte. »Ja, ich weiß noch«, sagte Tommy. »Wir wissen es noch«, sagte Janice aus der Küche, wo sie mit Esther spülte. »Ihr zwei wart so dermaßene Arschlöcher«, sagte Bobby, rückte ihre Brille hinter den Ohren zurecht und schüttelte kurz den Kopf, als wachte sie gerade auf. »Ach ja?« Janice war nicht zu sehen, klang aber spitz. Draußen sprach Sams Stimme mit den Hunden. »Ein bisschen vernachlässigt und schon schlagt er über die Stränge«, sagte er gerade. »Schon der Flügelschlag eines Schmetterlings in...« Den Rest verstand man nicht. »Oh ja, absolut«, sagte Bobby vom Tisch aus. »Ihr wart beide so richtig widerlich. Ein armseliger kleiner Bildschirm und irgendein billiger afghanischer Teppich, stimmt's?« Vor ihr stand ihr Glas mit Martini, ein Drittel voll. Sie tunkte einen Finger ein und leckte ihn ab. »Das musste doch alles nicht erwähnt werden«, fand Tommy. »Aber es war schon eine Art Wendepunkt gewesen. Das hatte Bobby vergessen oder es sich zu vergessen gestattet. Nun, wo der alte Mick gestorben war, entschied er sich für Schwamm drüber. Es war keine große Sache gewesen, aber die beiden waren nicht mehr gekommen, das stimmte schon.« Janice sagte nichts mehr, spülte mit Esther weiter vor und bestückte die Spülmaschine. »Also, Mick hat gesagt«, jetzt ließ sich Bobby nicht mehr aufhalten, »ihr kennt Mick, er hat gesagt, wenn sich Gastgeber so benehmen wie ihr damals, wie totale Arschlöcher, dann würde man in Irland ins Bett scheißen als Abschiedsgruß. Ha, das haben wir immerhin nicht gemacht. Wir waren zu nett, wir waren gute Gäste.« »Na, vielen Dank«, sagte Janice. Esther und sie waren amüsiert und verärgert über Bobby. Tommy war einfach nur anwesend im Esszimmer, wo die Kerzen herunterbrannten und noch leere Gläser herumstanden. Aber die Deckenbeleuchtung strahlte hell und machte deutlich, dass der Abend vorbei war. Er verspürte so etwas wie ausgehöhlte Verpflichtung. Aber wem oder was gegenüber? Eine falsche Verpflichtung einer Zeit gegenüber, die jetzt vorbei war? Mit Bobby Kemper als ihrem unerwünschten Überbleibsel? Oder vielmehr Verpflichtung gegenüber etwas Grundsätzlicherem? Es musste Bescheidenheit sein. Das mochte durchaus mit seinem schriftstellerischen Ungenügen zusammenhängen und würde ihn überdauern. Danach musste er Janice fragen, wenn sie im Bett lagen und das Licht aus war. »Vielleicht sollten wir alle schlafen gehen«, sagte Tommy und setzte als Korrektiv ein Lächeln auf, dass da bloß nichts entgleiste. Das wollte keiner. »Darauf trinke ich«, sagte Janice in der Küche. »Esther schläft hier schon im Stehen, statt mir zu helfen.« »Ahem«, machte Esther Pa. Dann hörte man, wie sie durch die Hintertür hinausging, zwischen den Bäumen den Hügel hinunter zum Gästehaus. Sam rauchte eine zweite Zigarette und fummelte immer noch mit den Hunden herum. Die Tür zum Flur klickte ins Schloss. Janice verzog sich ohne Gute-Nacht-Gruß ins Bett. Sie hielt ihre eigene Privatetikette hoch. Sie war hier zu Hause. Und sie konnten wirklich alles noch einmal durchsprechen, nachdem Bobby weg war. Tommy hörte Sam, der im Garten noch mehr Lyrik zitierte. »Ein Hund, der hungert vor dem Haus, sagt den Ruin des Staats voraus. Ihr Hunde solltet mehr auswendig lernen, dann werdet ihr bessere Weggefährten.« Sam hatte Blake fast komplett drauf und nicht nur den. »Was bist du doch für ein guter Ehemann«, sagte Bobby hinterhältig. »Wie machst du das bloß? Den Trick würde ich nie lernen.« Sie hatte gemerkt, dass Janice gegangen war. Sie konnte alles sagen, was ihr einfiel. So erlebte sie den Verlust als Befreiung, als Ablösung von ihren wenigen sympathischen Eigenschaften. Diese Frage mochte er nicht beantworten. Es war gar keine Frage. »Kannst du dich erinnern, wie du versucht hast, mich zu ficken?« »Daran kann ich mich wirklich nicht erinnern«, sagte Tommy. »Wann soll das gewesen sein? Ich erinnere mich an die meisten Frauen, die ich mal ficken wollte, vor allem an die, wo ich gescheitert bin.« »Und wie du gescheitert bist«, sagte Bobby, »total feige, erbärmlich. Es war bei den Dupuis, diesen grässlichen Leuten aus New Orleans, die dieses gigantische Sommerschloss in Westport gemietet hatten. Wir waren alle da und mussten auch dort übernachten. Janice war da. In der Nacht warst du kein so guter Ehemann. Du warst extrem besoffen. Ich habe kein Ding draus gemacht. Aber später habe ich natürlich Mick davon erzählt. Er fand es lustig und auch lächerlich, aber es war ihm egal.« »Komisch, was einem so alles entfällt«, sagte Tommy. »Vielleicht glaubte sie ja dran. Mick hatte immer gesagt, wenn Bobby Gin trank, dachte sie sich Szenarien, Lebensläufe, Brüskierungen, Liebesgeschichten, Missetaten aus, mit denen er dann leben musste. Mick fand ich nur mäßig begabt«, sagte Bobby. »Esther war viel talentierter.« »Das habe ich auch immer gedacht«, sagte Tommy. »Wir wissen Bescheid, oder?«, sagte Bobby. »Über uns selbst.« »Manchmal, ja.« Es schien sie zu beruhigen, wenn er ihr derlei Kleinigkeiten zugestand. In ihren späteren Jahren hatte sie solche Momente der Übereinstimmung vermutlich nicht oft erlebt. »Worum geht es uns denn überhaupt, Tommy?«, fragte Bobby im Licht der letzten Kerzen, während Sam draußen noch die Hunde bespielte und die anderen im Bett lagen. »Vielleicht lässt sich das gar nicht sagen.« »Nein«, meinte Bobby, »ist das nicht beängstigend? Es geht letztlich um was denn? Was würdest du sagen? Um gar nichts von größerer Bedeutung?« Sie lehnte sich zurück, als wollte sie von ihren eigenen Worten abrücken. Würde ich nicht sagen, sagte Tommy. Ich habe Micks Asche im Auto. Keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Da fällt dir schon was ein. Könnte ich sie nicht einfach hier bei euch lassen? Asche ist irgendwie nicht so meins. Nein, sagte Tommy, das wäre nicht gut. Ah, sagte Bobby, es geht also doch um was. Und am Ende durfte die arme, trauernde Frau die Asche des alten Mannes nicht dalassen, weil es nicht gut war. Den Spruch schenke ich dir, Thomas. Kannst du in deinem nächsten Roman benutzen. Zeit zum Schlafen gehen, sagte Tommy, wahrscheinlich schon zum vierten Mal. Bobby Kemper erhob sich, nicht besonders standfest. Man würde Sam bitten müssen, sie nach unten zu begleiten. Wo schlafen die Hunde? Bei dir im Zimmer, sagte Tommy. Und diesmal bringst du dich nicht um, deswegen? Sie stützte sich mit beiden Händen auf dem Tisch ab. Zum Andenken an Mick, sagte Tommy, das schenk ich dir. Du darfst uns ein Küsschen geben, Süßer, sagte sie. Mach happy, happy. Sie setzte die blaue Brille wieder ab. Ihr Gesicht war klein und präzise, verkleinert vom Zahn der Zeit, nicht unhübsch. Er würde ihr ein Küsschen geben. Das hatte er immer gern getan, viele Male im Lauf der Jahre, unschuldig, bedeutungslos. Das würde wieder so ein Küsschen werden, um die Dinge abzuschließen, so gut sie sich eben abschließen ließen. Er beugte sich vor, um sie zu küssen.